komische Böen hinten am Heck. Was passiert? Was geschieht? Seemannsgarn und Sauerkraut. Nicht Mann, sondern Krabauterfrau. Schiff in die Tiefe. Unser Tisch fällt fast um, zur Beruhigung eine Flasche rum. Der Hals wird feucht, runter mit dem Zeug. Seemannsgarn und Sauerkraut. Nicht Mann, sondern Klabauterfrau. Wilde Tiere ziehen das Schiff in die Tiefe. Knarzen der Mast fällt, an einer Klippe das Schiff zerschellt. Eine Welle fliegt, das Wasser sieht. Seemannsgarn und Sauerkraut, nicht Mann, sondern Klabauterfrau. Wilde Tiere ziehen das Schiff in die Tiefe. Wrackteile sinken zugrund, alles zerstört, alles verschwunden, nichts mehr da, nichts mehr wie es war. Seemannsgarn und Sauerkraut, nicht Mann, sondern Klabauterfrau. Wilde Tiere ziehen das Schiff in die Tiefe.